Obwohl unsere eigene Familiengeschichte nach Schlesien führt und sie vielleicht ebenso Mütter und Großmütter mit einer in den von Deutschen schon seit dem 14. Jahrhundert besiedelten Ostgebieten haben, so geht es uns die wunderschöne Beschreibung der Kindheit und vor allem die herrlichen, weiten Landschaften dieser Gegend sehr, sehr nahe, wenn wir davon lesen. Auch unsere Mutter verlor ihre Heimat um Berlin, Wünsdorf und Zossen im Jahre 1945, verlebte aber einen durch die Nähe zum Adel, die ihr Vater schon früh pflegte, die Jahre nach 1945 zunächst auf einem Gut in Neustadt in Holstein, das des Grafen Plessen, und sie die Natur liebte, und zwar von Kindheit an, in den Wäldern spielte und später als Landwirtschaftselevin der Familie Mutter, Vater, Schwester und die schlesische Großmutter mit ernähren half. Diese ist natürlich auch sehr naturverbunden mit diesen Büchern und mit diesen Beschreibungen an diese Zeit erinnert. Erinnert man sich natürlich an seine Kindheit, dann ist sicher Natur für viele von uns ein großes Thema. In der Literaturecke unserer Sendung finden Sie noch weitere Buchempfehlungen zu dieser Vorkriegszeit und der Flucht und dem Neubeginn im Westen, die viele Deutschen vor allem in den Ostgebieten miterlebt haben. Es war eine spannende Zeit. Vor allem lernt man die Menschen und dadurch auch sich selbst als Deutsche je nach Landstrich besser kennen. In einer Zeit der Reflexion, des mehr auf sich und die Seinen Besinnens, ist dies ein guter Gedanke. Für Deutschsprecher wie für diejenigen, die Deutschland als ehemalige eigene Heimat oder die ihrer Vorfahren erkennen, sind Bücher sowohl als Biografien oder wie andere, die als Romane verfasst sind, wertvolle Begleiter in unserem Leben. Die Erzählungen in diesen Büchern mögen heute die Basis für eine weitere Generation bilden, nämlich für die Autoren und Erzähler, die als Kinder dieser ihre Heimat verloren habenden Kriegsgeneration in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts aufwuchsen. Unsere Mitarbeiterin Renate Schauer erzählt uns in dem heutigen Gespräch, das wir Ihnen bereits 2010 in unserer Sendung brachten, dass Sie, wie gesagt, heute noch auf YouTube dreiteilig zu hören können, von ihrer Kindheit als Kind einer Sudetendeutschen und eines Vaters aus Dresden. Sie wuchs also als Kind von einer heimatvertriebenen Mutter in einem fränkischen Dorf auf. Lesen Sie eine kleine Zusammenfassung unseres Gesprächs und hören Sie Renate Schauer, die als Memo-Reporterin die Leben so vieler Zeitzeugen aufgeschrieben hat, wie sie von der eigenen Kindheit erzählt. Renate Schauer wurde 1956 in einem kleinen fränkischen Dorf geboren. Sie ist ein heimatvertriebenen Kind, etwas, das ihre ganze Kindheit bestimmte. Ihre Mutter wurde 1928 in der 1192 gegründeten Stadt Oseck, deutsch Oseck, in der nordböhmischen Region geboren. Oseck wurde ab 1919 Teil der neu geschaffenen Tschechoslowakei und nach 1945 Teil von Tschechien. 1938 bis 1945 gehörte es zum Landkreis Dux, Regierungsbezirk Aussig, mit den Städten Dux, Klostergrab, Ladowitz und Oseck. Offiziell lag es im deutschen Reichgau Sudetenland. Und dieser Name ist einem ja eher bekannt. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges, so Wikipedia, wurde die deutschsprachige Bevölkerung großenteils enteignet und vertrieben. Auch wenn Renate in Franken geboren wurde, wurde sie, das Kind von Heimatvertriebenen, als von der örtlichen Bevölkerung als anders gesehen. Hören Sie nun unser Gespräch zum Thema Heimatvertriebenen Kind sein. Und beachten Sie einige angezeigte Webseiten und auch die Videofassung unseres Gesprächs auf YouTube Heimatvertriebenen Kinder Teil 1 bis 3. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die sich jetzt mit Renate Schauer für Sie unterhält. Liebe Renate, wir sitzen mal wieder zusammen, in Florida diesmal, hätte auch in Deutschland sein können, hat sich aber nicht ergeben. Sonst. Aber es gibt eine Ausstellung, oder es gab zumindest die Ausstellung, die wir beide hätten sehen wollen, ich auch, und da ging es um Vertriebene. Und zwar ist das in Stuttgart gewesen, in Baden-Württemberg, im Haus der Geschichte in Baden-Württemberg. Also das ist eine Geschichte, die besonders diesen Staat betrifft, also den Staat Baden-Württemberg. Nein. Einfach deutsche Geschichte. Mhm. Okay. Und du hast gesagt, diese Ausstellung hättest du am liebsten gesehen, als wir uns treffen wollten. Und ich habe sie mir dann angeschaut und ging rein und traf auch auf einige Leute, die sicherlich vertriebenen Kinder waren oder sind und die so ein bisschen Wehmut zeigten beim Anschauen dieser Ausstellung. Du hast gesagt, dich betrifft es auch. Du bist ein vertriebenen Kind. Ja, das stimmt. Aha. Meine Mutter ist im Sudetenland geboren, in Ossegkreis Tux. Und ich weiß schon, dass wir als Kinder uns von den anderen Kindern, von den Einheimischen, unterschieden haben. Ich bin also nicht in Baden-Württemberg aufgewachsen, sondern in Franken. Und da waren wir die Zugrosten. Also alle, die nicht fränkisch waren auf dem Dorf, was damals vielleicht 500 Einwohner hatte oder 400, die waren ja einfach anders. Und wenn man anders sagt, das wissen wir beide, muss man das beschreiben. Ja, genau. Also ich sprach, bis ich in die Schule kam, Hochdeutsch, weil bei uns zu Hause wurde Hochdeutsch gesprochen. Aber das ist ja eigentlich eine Sache der Bildung und nicht so sehr des Ortes, oder? Nein, nein. Also normalerweise geht ein Kind in Kindergarten und dann lernt schon mal die örtliche Sprache kennen, weil sonst kriegt es Bescheid gesagt. Das gab es einfach in den 60er Jahren nicht, dass du dich von anderen in der Sprache unterschiedest in so ländlichen Gebieten. Mhm. Außer die Eltern kamen woanders her. Also das war schon mal das Erste. Und bei euch gab es keinen sudetendeutschen Dialekt spezifisch, den deine Eltern unter Umständen auch hätten sprechen können? Den gab es dann, wenn Tanten zu Besuch kamen, nämlich die Schwestern meiner Mutter. Dann haben die, oder die Oma, also die Mutter meiner Mutter und deren Schwestern, dann haben die so wehmütige Heimatlieder gesungen. Und das habe ich dann schon als wehmütig eingestuft, wenn ich es auch nicht richtig verstanden habe. Weil es deren Dialekt damals war. Also diese Lieder kamen aus dem Sudetenland, oder? Ja, oder aus dem Erzgebirge. Also alles, was da hinten Richtung, ja, zwischen Prag und Dresden, da diese Schiene, grob gesprochen jetzt, betraf. Da war das Lied gut her und da hat man das dann auch vielstimmig gesungen, sehr anrührend gesungen. Und ich weiß, dass ich als Kind da oft geweint habe auch. Und das, der Wortlaut, den hat man aber so ein bisschen verstanden, was das heißt. Was hast du gesagt? Das eine war Vergaß dein Heimat nicht. Und es ging darum, dass man die Heimat nicht vergessen sollte. Ich habe jetzt neulich mal im Internet gefunden, es gibt noch eine Anton-Günther-Stube. Die ist irgendwo im Erzgebirge zu Hause. Es war so ein Heimatsänger in den 30er Jahren, 20er Jahren, es ist alles altes Liedgut gewesen, was die Leute halt sich zum Trost gesungen haben. Und die haben eigentlich immer gesungen, wenn die zusammengekommen sind. Interessanterweise gab es ja auch in Amerika früher diese Sängerbunde. Das ist leider also fast zu Ende gegangen. Ich habe noch, wie ich Radio hier begonnen habe, vor etwa 12 Jahren, auch noch gesagt bekommen, bitte, der Chor braucht neue Mitglieder. Und das hat sich aber nicht ergeben. Ich glaube, den Chor, den Männerchor, den Gesangsverein hier, gibt es auch nicht mehr. Also denn in New York gab es noch Gesangsverein, irgendwie ein Haus, wo das noch so sich so nannte. Und es gibt ja auch immer noch mal solche Heimatchöre, auch jeweils im Ausland. Also ihr wart quasi dann in einer Art Ausland, weg von der Heimat, die deine Eltern mal hatten. Ja, ich will es jetzt speziell nur auf meine Mutter zuschreiben, weil mein Vater hat einen anderen Lebensweg, der ist nicht vertrieben, aber auch entwurzelt durch den Krieg, durch Umwege eben da dann im Fränkischen hängen geblieben. Und wo war der ursprünglich her? Aus Dresden. Aus Dresden. Und ja, also es waren beide Eltern nicht einheimisch und ja, das hat man halt an vielen Dingen auch gemerkt. Unter anderem hat es immer geheißen, also lern was, das kann ja niemand mehr nehmen. Also wenn es wie soll ich sagen, wenn es darum ging, sich zu entscheiden, will ich was besitzen oder will ich was erleben, dann war immer das Erlebnis das, was mir dann immer gehören wird. Aber der Besitz kann verfallen, kann dir genommen werden, enteignet werden oder eben auch kaputt gemacht werden, weil es sind ja auch viele entwurzelt gewesen nach dem Krieg durch Ausbomben und viele Städte waren zerstört und die mussten ja dann auch irgendwie zurechtkommen. Und wenn man jetzt wo einzog als Zugereister, dann war das eine Siedlung manchmal. Also zumindest in dieser vertriebenen Ausstellung gab es spezielle Siedlungen, die also für diese entheimateten Leute gebaut wurden. Also zunächst sind die ja geflüchtet, also gerade im Sudetenland kann ich sagen, die sind geflüchtet 1945, um nicht mit der russischen Armee in Kontakt zu kommen. Meine Oma hatte 4 Mädels, die hat natürlich besonders darauf geachtet, dass sie rechtzeitig wegkommt. Opa war noch im Krieg. Also 5 Frauen, die Hilfe brauchten, also Beschützung, Schutz eigentlich brauchten. Eigentlich, ja. Und es gibt da auch ganz abenteuerliche Geschichten, wie die haben sich auch getrennt, die 5 Frauen, damit sie, die einen wollten so und die anderen kamen anders schneller vorwärts. Wobei ich sagen muss, es war ein behindertes Kind dabei, sodass die Oma eher eine Mitfahrgelegenheit gekriegt hat aufgrund des behinderten Kindes. Mhm. Und ihres Alters wahrscheinlich auch irgendwo doch. Die waren damals 45. Achso, das ist ja dann. Ja. Naja, interessanterweise war 45 schon älter. Heutzutage würde man sagen, auf ins Aerobic-Studio. Ja, ja gut. Und dann kamen die erstmal, dann wurden die Leute ja auch zugeteilt an Familien, die bereit waren oder genügend Raum hatten, die aufzunehmen. Und das war eine Familie in Weißenburg, die hatte also selber, ich glaube, 3, 4 Kinder. Und da kamen sie dann in 1, 2 Kämmerchen unter, kein Bad natürlich, man hat sich in der Küche gewaschen und wenn dann mal die Badewanne aufgestellt wurde, hat man da einen Vorhang durchs Zimmer gezogen, also schnurgespannt, Decke drüber, damit man ein bisschen Intimsphäre hatte beim Baden. Und mit Eimern heiß Wasser nachgießen. Ja, das weiß nicht jeder. Ja, fließend heißes Wasser gab es damals sowieso in den wenigsten Haushalten. Und dann hat man halt geguckt, wo man Wohnraum schafft für diese Leute, die da angekommen waren. Und sie hatten ja oft nur das, was sie, die Kleider am Leibe hatten. Sie hatten nicht unbedingt alle Zeugnisse mit, konnten also auch nicht unbedingt den Nachweis erbringen, was sie gelernt hatten, was sie drauf hatten. Und man kaufte ihnen ja oft auch gar nicht ab, was sie in der Heimat schon erreicht hatten und gegolten. Also das war, wenn die da ankamen, teilweise im Viehwaggon und da aus dem Stroh kriechen, dann konntest du da viel behaupten, dass der Vater Schullehrer war oder Schulrektor war. Hat einfach niemand dir abgekauft, weil du sahst nicht danach aus und außerdem waren es Fremde und gegenüber Fremden ist man in jedem Land zu jeder Zeit misstrauisch. Mhm. Die könnten einen ja einen Bären aufbinden. Ja, das kann man ja nicht überprüfen. Sie hatten oft auch noch eine andere Religion und in diesem Bereich des süddeutschen Raumes oder zumindest das, was ich in Stuttgart gesehen habe, ging es auch darum, dass die Katholiken in der sehr großen Minderzahl waren und auf einmal diese ganzen Heimatvertriebenen katholisch waren. Das war also auch ein Punkt, der sie von anderen unterschied, die dort waren. Das heißt, man musste erst eine katholische Gemeinde aufbauen. Das ist wahr, ja. Also zu uns aufs Dorf kam aufgrund dieser Zugrasten, die dann katholischen Glaubens waren, ein Pfarrer von außerhalb. Ja, ja. Und der hielt dann in einem kleinen Kämmerchen im ersten Stock, in einem Zimmer, das kleiner war als heutige Wohnzimmer normalerweise sind, die Heilige Messe. Und das hat uns dann auch noch zusätzlich unterschieden von den einheimischen Kindern. Weil, gut, und meine Eltern hatten natürlich auch keinen Grund und Boden. Auf dem Dorf unterscheidet man sich ja auch dann, wenn man nicht aufs Feld muss, Kartoffeln glauben muss und beim Rübenhacken helfen muss. Sie haben mich immer alle beneidet, weil mein Vater halt im Büro eine Anstellung gefunden hat und meine Mutter eben als Hausfrau zu Hause sein konnte, meine Schulaufgaben überwacht hat. Also wir haben uns da in der ganzen Linie unterschieden. Aber das war schon auch etwas, was einen, wie gesagt, vom Stand her auch dann im Endeffekt unterscheidet. Also es würde auch heute in einem Dorf der Lehrer anders behandelt als der Bauer wahrscheinlich, Das oder? ist heute nicht mehr so. Ist nicht mehr Also so. man muss als Bauer eigentlich in der Agrarwirtschaft so viel gelernt haben, dass das inzwischen gleichgezogen hat. Also da musst du dich mal unterhalten, was die alles. Nee, das ist in Ordnung. Also ich meine, ich wollte nur damit fragen, weil also ist auch eine Standesgeschichte. Deutschland ist doch immer eigentlich ein Stände, ein sehr hierarchisches System. Das hat sich, auch wenn jetzt der Bauer nicht dazu gehört, aber der Landarbeiter, der Einfache, der wird vielleicht nicht so viel gelernt haben. Und dessen Kinder haben vielleicht doch ein anderes Zuhause als jetzt andere Kinder, Gut, das war oder? aber jetzt nicht so unser Thema. Unser Thema Nee. war ja, warum habe ich mich Ist. speziell als Ja. Vertriebenenkind empfunden? Und das war natürlich die Sprache, das war die Und Religion, das das Essen. waren die Lieder und das war das Essen. Ja, Und jetzt genau. kommen wir zu der schönen Sache mit dem Essen. Also, was gab es denn anderes als bei anderen und hat das die anderen Kinder groß interessiert? Ich meine, hat man das mit in die Schule Nee, gebracht oder war das eher das habe ich erst von. später gemerkt auch. Also mein Vater sagt heute, als er in dieses Dorf kam, gab es dort zum Sonntagskaffee mal eine Nudel, so wie das damals genannt wurde. Es war ein Hefezopf. Also eine Dampf, sagt man eine Dampfnudel oder einen Nein, richtigen nu, Hefezopf, das ja. hat damals Nudel geheißen, nennt man anderswo Hefezopf und noch woanders Striezel oder was weiß ich. Ja. Also Hefegebäck, Hefeteig, ja, ja. Hefeteig. Und ja, und die Schlesier und Sudetendeutschen, die haben dann sowas eingeführt wie Streuselkuchen, Mohnkuchen, Quarkkuchen, solche Geschichten. Gab ja dann den berühmten Kleckselkuchen auch. Was das? Und ja, ich glaube, das ist Mohn und Quark gemischt mit Streusel drauf. Ich kann es nicht mehr so genau rekonstruieren, weil es in Sachsen dann wieder was anderes ist. Und ich bin jetzt irgendwie ein paar Mal in Sachsen gewesen und jetzt weiß ich nicht mehr, was gehört ins Sudetenland, was gehört nach Sachsen. Und ich sind ja angrenzend die Gebiete, da kann auch der Übergang fließend gewesen sein. Und ja, bei uns war immer dann Festessen, wenn die Mutter böhmische Knödel gemacht hat. Und das waren Knödel, nicht Knödel, sondern Knädel in der Und das ist Heimatsprache. süß oder Nein, nein, salzig? das hat auch mit Hefe zu tun und da sind aber auch Semmeln drin. Also ich Und das könnte wird es heute zum nicht mehr Mittagessen machen. Ja, gegessen zum oder wie eher? Mittagessen statt Kartoffeln oder Reis. Also ja. Oder ja. Ja, also und zu Fleisch nehme ich immer an, Ja, oder? Und Fleisch ist natürlich auch eine Rarität, wahrscheinlich zu einer gewissen Zeit gewesen, aber sicher gibt es Ja, in man brauchte immer Landstrichen. ein Fußbad voll Soße zu dem Fleisch, damit die böhmischen Knödeln richtig getunkt werden konnten. Aha. Ja. Also viel Soße. Ja, Das ja. ist fast eine Suppe. Naja, so übertrieben kann man es nicht sehen, Ja. aber es hat also mit dem Schwäbischen vergleichbar, Schwaben essen ja Spätzle, die brauchen auch immer zu allem Soße, damit die Spätzle nicht so trocken sind. Aha, Ist ja aha. Mehlspeise auch. Ja. Naja, also Lieder haben wir besprochen, Essen haben wir besprochen. Und gab es denn irgendwelche Vorkommnisse, wo man auch von der Bevölkerung etwas ausgegrenzt oder abgegrenzt wurde, weil man anders war? Und das gilt jetzt auch für die ganzen Generationen. Ich meine, die Eltern werden es wahrscheinlich empfunden haben, als Fremde zu sein, aber du warst ja eigentlich da rein geboren. Also brauchtest du nicht unbedingt zu sagen, ich bin hier fremd. Du Ja, ich bist kam ein. in dem Dorf zur Welt. Ja, eben. Also warst du im Grunde ein Kind dieses Dorfes, Ja. aber durch diese Eltern, durch diese. Ich habe ja auch mit anderen Sachen gespielt. Also die anderen hatten Speicher und auf dem Speicher stand von den Großeltern schon sehr viel altes Zeug rum, sagen wir mal. Und das hatte ich nicht. Bei uns war beim Speicher, auf dem Speicher nichts, was altes Zeug gewesen wäre. Und somit hatte ich auch keine Zeugnisse der Vergangenheit. Ja, also meine Mutter sagte immer, wenn wir nicht geflüchtet wären, hätte ich unsere alte Bettwäsche im Sudetenland als Aussteuer mitgekriegt. Das war ihr gar nicht so recht gewesen. Als junges Mädel sah sie das auf sich zukommen und hätte lieber neue Sachen ausgewählt. Und insofern war die Flucht immer eher ihr Spruch, sagte sie, ja, also zumindest habe ich diese Aussteuer nicht nehmen müssen. Also, Also wir hatten nichts von früher. Es war nichts da. ja. Die Eltern mussten alles neu erarbeiten und neu anschaffen. Und natürlich mussten wir dann auch eher den Pfennig dreimal umdrehen. Und du hast Sachen bekommen, eigentlich eine eigene Art Aussteuer, hast du gesagt, durch Nenntanten, durch, also sag mal, man kriegte, ich kriegte als Kind Gabel, Löffel, Messer von Opa und Oma. Wen interessiert ein vierjähriges, fünfjähriges Kind, interessieren keine Gabeln und Löffeln. Und meine Eltern haben sich immer herzlich bedankt bei meinen Großeltern, meiner Tante. Aber das war auch bei euch nicht gegeben, weil eben der Pfennig umgedreht werden musste. Aber da gab es auch jemanden, der dann zugesehen hat, dass ein anständiges Mädchen in den 50er Jahren anfängt. 60er? Ja, naja, gut, also ich war auch noch sehr klein, als das anfing in den 50er Jahren. Aber wie gesagt, dass man das dann auch kriegte. Gab's, also die Bettwäsche, hast du gesagt, am Hochzeitstag wäre das noch ein Manko gewesen, das hätte man auch schnell nachgekauft. Ja, das hatte ich aber selber auch vergessen, es war bei uns nicht wichtig. Ja. Die Sachen an sich waren nicht wichtig. Ja. Es war auch so, dass ich immer die Kleidungsstücke von meinen Cousinen gekriegt habe, die waren beide 7 Jahre älter und die habe ich gekriegt und meine Mutter hat gesagt, Hauptsache sauber. Und die hat es nicht, meine Mutter hat es nicht interessiert, dass ich in der Schule deswegen verlacht wurde, weil die ja von vorgestern waren, die Kleider. So, ja, was hast du denn? Du bist doch sauber angezogen und du musst nicht frieren. Und ja, es gab, also diese Beziehung zu Sachen war nur dann wichtig, dass man die Sachen erhält, damit man sie nicht so schnell abnützt oder kaputt macht, damit man sie nicht ersetzen muss, weil dafür war kein Geld da. Aber Mutters Kleider, also so weit ging das nicht, dass also Mutter ihre eigenen, sagen wir mal, die eigene Bettwäsche jetzt nun, wie sie auch von den Großeltern an sie weitergereicht worden wäre, wäre ja eigentlich dran, dass die Mutter zwar 45 alles neu angeschafft hat, sozusagen für die eigene später, Zeit, aber dann eben du dann das von den Eltern bekennst. So viel war nicht da. So viel war nicht da. Also das ist also schon mal gegeben. Also bei den Großeltern war der Überfluss dann noch da, aber der war dann ja weg. Der war weg. Ja, der war gänzlich weg. Und gab es denn irgendwas, was du jetzt mitbekommen hast in dein Leben, das jetzt aus diesem Denken der Sudetendeutschen noch kommt? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, also das habe ich jetzt in meine Generation mein Denken übernommen? Du hast gesagt, es gibt Angst, gewisse Angst. Hat aber nichts mit Sudetendeutsch zu tun. Einfach also diese mit Angst Vertriebenen vor, vielleicht auch? Nee. Also ich hatte Angst gekriegt immer vor Tieflegern. Und ich weiß nicht, also die waren laut, wenn da die... Aber du sagst auch Uniformen und solche Dinge. Uniformen also hatte ich Angst und bei uns sind, durchs Dorf sind öfters Panzer. Ja, aber das war in Friedenszeiten, das waren sozusagen die... Positive, das war der Kaugummis schmiss sozusagen. Ja, ja. Da gab es dann Kaugummis und Bomben, aber ich habe es nie als positiv empfinden können, weil das hat so... Räder auf der Straße, die haben das ganze Haus erschüttert, also das hat gezittert. Und das hat aber, glaube ich, auch diese Übertragung, wie das Weinen nach den Liedern, ist vielleicht auch diese ein bisschen dieses Angst. Vielleicht die Angst der Eltern oder die Angst der Mutter oder die, ja, die hatten ja Angst, deswegen sind sie ja weg, dass sie nicht mit solchen Kriegsmaschinen in Verbindung kommen, so oder so, ja. Weil das also, ich meine, wir kennen Berliner Luftbrücke, wir haben das im Positiven empfunden, dass Berlin erhalten wurde durch Flugzeuge. Da waren natürlich die Flieger wahrscheinlich etwas Positives, inklusive Abwurf von Süßigkeiten für Kinder. Wobei, also ich gehört habe, dass das nicht allen zuteil wurde, aber eben diese Idee, dass eine starke Kraft einen beeinflusst, das Leben beeinflusst, das ist doch schon eigentlich das derer, die immer weglaufen mussten. Ich glaube, das ist los von allen, die durch irgendwen oder irgendwas vertrieben worden sind, dass es immer stärker war als sie selber. Ja, das kann man ja in vielerlei Literatur nachlesen, dass manche das nie losgekriegt haben, ob es nun gewisse Geräusche waren oder es gab in den 60er Jahren bei uns dann auch immer so Probealarm von dem, was weiß ich, dass wir eine neue Feuerwehrsirene gekriegt haben, also was Positives, aber das ging durch und durch und das weiß ich noch, dass das meine Mutter an den Krieg erinnert hat und dass sie da immer ganz, so, ihr Gesicht war total zusammengezogen, als wenn sie auf eine Zitrone gebissen hätte und ungern, ja. Ja, es war so. Ich kenne noch Luftschutzkeller, also das war an einem Haus vorbei ging es und da war ein Pfeil, also es ist noch bis in die 70er Jahre gewesen, vielleicht heute noch an irgendeinem Haus, wenn es nicht verputzt, neu verputzt wurde, aber da stand dann immer, hier ist der Luftschutzkeller. Ich selber hab Atomkeller schon kennengelernt in der Schweiz, das gibt's alles, also ich habe mir immer gedacht, was mache ich, wenn ich da mal hängen muss mit lauter fremden Leuten, man weiß ja nicht, wie lange man in so einem Keller sitzt, also das ist keine gute Also für mich war das auch ich nie denke, positiv. es geht den Leuten auch sehr, sehr lange nach, wenn sie in jungen Jahren, und 1945 war meine Mutter keine 20, die ist 1928 geboren. Und wenn man da von zu Hause weg muss, und sie ist dann auch noch mal kurz zurück, weil sie hatten Schuhe vergessen oder nicht mitnehmen können beim ersten Mal. Und hat dann erlebt, wie das eigene Elternhaus schon von den Einheimischen, also in dem Fall waren es tschechische Staatsbürger, besetzt waren, und die waren nicht gut drauf zu sprechen, dass die dann nochmal geklopft haben, um nach ihrem Eigentum zu fragen, wenn es nur ein paar Schuhe war. Und es war ihr nicht gestattet, im Garten noch ein paar Kirschen. Früchte zu ernten. Ich glaube, Kirschen waren damals gerade reif oder was weiß ich, welche Aber sie Beeren. konnte in den Keller, um die Schuhe noch Und zu das holen. hat, aber sie mussten sehen, dass sie das Dorf dann auch oder die Stadt so schnell wie möglich verlassen haben, weil das war also, und da denke ich, macht es schon einen Eindruck auf einen Menschen, der dann ganz tief drin steckt. Ich habe neulich einen Mann interviewt, der hat noch im Krieg erlebt, wie die Gustloff ausgelaufen ist und hat angefangen zu weinen, obwohl von seiner Verwandtschaft niemand umgekommen ist, aber er hat trotzdem Leute gekannt, die da drauf waren und die sich nicht mehr retten konnten. Also das geht ganz lange nach und jedes Desaster eigentlich, wo man eine gewisse Verbindung hat. Man fragt jetzt, wo warst du 9/11, wo warst du in diesem September, als das passiert ist. Wir haben jetzt Studenten, die das sich gar nicht mehr erinnern können, die so jung sind, dass sie schon fast diese Situation gar nicht mehr mitbekommen. Es ist erstaunlich. Manche, denen das noch lange nachhängt, aber ich glaube, da muss man auch ein gewisses Alter haben. Also ein Sechsjähriger wird das vielleicht nicht mehr wissen, wo warst du, als irgendwas passiert ist. Doch. Ich weiß noch genau, als John F. Kennedy erschossen wurde, das war ja, wann war das, 63? Ja, 63 nicht. Ja, ja. Und da war ich in der Küche gestanden und weiß auch noch, an welchem Fleck in der Küche, wo Wow. ich in den Nachrichten gehört habe, da ist also Würde erschossen. das jetzt dein Leben beeinflussen, mehr als die Sache mit den Eltern, die die Heimat verlassen mussten? Also ist das genauso schwerwiegend als ein ich glaube, das mit der Heimatvertriebenen Sache ist etwas Ständiges. Ein einzelnes Event, darum geht es hier gar nicht. Es geht hier eigentlich um ein Nee, aber ich habe ganzes. mich immer interessiert für diese Ungerechtigkeiten, wenn Leute so, also wie das war also der erste Skandal, an den ich mich erinnere, wo ich abgrundtief erschüttert war. Ich bin gar nicht drüber weggekommen, dass eine Kugel einen Menschen umbringen kann, und noch dazu einen, der bei so vielen Leuten beliebt war und auf dem er überall gewartet hat und zugejubelt. Das konnte ich gar. Das war für mich, da war ich, was weiß ich, warte mal, wie war ich, 63, 7 Jahre alt. Ja. Wie ist es denn aber mit den Eltern? Und das ist also kein so einschneidender Gedanke gewesen, dass die Eltern ihre Heimat verloren haben. Haben die nicht darüber gesprochen? Doch, doch. Aber ich bin ja in eine Zeit hineingeboren, wo es besser wurde, in der es dann besser wurde, wo schnell bergauf ging. Also ich habe keine Not gelitten. Ich habe nie Hunger gehabt. Und du kannst dir das als Kind auch gar nicht vorstellen, wenn die Eltern sagen, und da haben wir gehungert und dort sind wir dumm angemacht worden, wenn wir aufs Kartoffelglauben sind auf dem Feld oder Hamstern, wie es nach dem Krieg dann geheißen hat. Das kann man sich als Kind das kann man sich anhören. Solche Geschichten erfrage ich heute oder seitdem ich 40 bin oder so. Aber das habe ich irgendwie, ja, dass die Eltern eine schlechte Zeit hatten, das habe ich mitgekriegt, habe ja auch. Und dass der Garten also gerodet wurde, um was anzubauen. Aber ansonsten ist es nicht so einschneidend gewesen. Nö, nö. Ja. Ich danke dir für das Gespräch. Bitte schön. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken und bei Renate Schauer für diese interessante Erzählung über ihre Kindheit und auch das Anderssein, wie man das damals empfunden hat in den 60er Jahren. Und ich bedanke mich bei Bill Davidson, der unsere Sendung zusammenbringt, zusammenpuzzelt. Und vor allem wünsche ich Renate weitere gute Zeit in dieser Zeit und Ihnen auch. Vielleicht ist es Zeit, sich auch mal mit Ihren eigenen Verwandten noch zu unterhalten. Das kann man über alle möglichen digitalen Medien machen, und man kann diese Erzählungen auch noch aufzeichnen, denn das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle diese Geschichten merken. Sie sind doch deutsche Geschichte. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Zeitzeugen sprechen und diese Geschichten, wie gesagt, noch einmal als Teil Ihrer und unserer deutschen Geschichte verstehen. Es lohnt sich. Ihnen noch ein gutes Wochenende und eine schöne Woche. Bis zur nächsten Sendung. Ihre Susanne Nielsen und an der Produktion Bill Davidson. Vergessen Sie nicht, in unsere Literaturecke hineinzuschauen, wo wir sehr viele Buchempfehlungen für Sie haben. Sie können diese Bücher in aller Welt bestellen und Sie können sie vor allem auch gebraucht in den USA bestellen, denn die Gebühren, die Postgebühren von Europa nach hier sind, beziehungsweise in die USA, wo ich derzeit bin, sind sehr hoch geworden in diesem Frühjahr 2020. Und natürlich auch bis in den Sommer hinein. Tschüss, ciao, seien Sie nett zueinander. Bye, bye, Ihre Susanne Nielsen und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu. Lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Kino, Kino, Kino. Gemini Man ist Will Smiths Doppelrolle, in der der Schauspieler als sein jüngerer Klon mit vielen Verfolgungs- und Kampfszenen gesamt digital auf die Leinwand gebracht wird. Dass dies nicht allein das Publikum ins Kino lockt und dass es auch im IMAX ohne 3D ein guter Abend wird, konnte man leicht feststellen. In Lighthouse können wir ein ganz anderes Drama erleben. The Lighthouse ist ein Drama in Schwarz-Weiß mit Willem Dafoe und Robert Pattinson. Beide Männer sitzen auf einer kleinen Insel als Leuchtturmwärter fest und streiten sich erst andeutungsweise und dann offen um die Arbeits- und Essenseinteilung, was zu Zerreißproben führt. Die Menschen sind zunehmend der wütenden Natur ausgesetzt und gehen einander allmählich auf die gespannten Nerven. Wie diese aufreibende Geschichte letztlich zu Ende geht, lässt sich zwar erahnen, aber sie mitzuerleben und mit hineingesogen zu werden in diesen Strudel, ist, was The Witch-Regisseur Robert Eggers meisterhaft zu inszenieren versteht. Besonders die Naturszenen eines Sturms sind hinreißend. Judy Garland natürlich, wird von Renee Zellweger als der am Ende angelangten Diva hervorragend in all ihrer Tragik verkörpert. Aber leider findet der Abstieg physisch und psychisch in ihrer letzten Phase ähnlich des Films Stan und Ollie fern der Heimat in England und mit einer Melancholie, die es erschwert, sich damit weiterhin auseinandersetzen zu wollen, statt. Die Gloria Swanson der guten alten Zeit sind ein Klischee geworden, für das Kinopublikum der heutigen Generation kaum noch Verwendung hat. The Addams Family, vom Fernsehen nun auf die digitale bzw. Animationsleinwand gefunden, ob die Figuren nun ein ganz neues Publikum als das, das die Familie von Gruselepisode zu Gruselepisode begleitete, und zwar per TV, wird sich zeigen müssen. Für alte Fans vielleicht nicht so sehr. It, dieser Film, ist in der Nachfolge von Get Out und Us weiß leider nicht, was er sein möchte. Drama, Horror, Katastrophenfilm oder Kumpelfilm und Liebesgeschichte, alles Mögliche in diesem viel zu langen Film. Für Stephen King-Fans ein Muss, aber andere mit 3 Stunden, abendfüllend auf jeden Fall. Downton Abbey nimmt nach 4 Jahren Pause genau da wieder die Geschichte auf, wo sie einst endete. Allerdings beginnt dieser Film mit einem ganz großartigen Ereignis. Der König und die Königin von England lassen ankündigen, dass sie einen Besuch auf dem Herrensitz des Lord Grantham verbringen wollen. Alle fügen sich in dieses neue Ereignis. Es wird sich mit dem Hofpersonal, mit dem man downstairs unten die Bühne teilen muss, arrangiert werden müssen. Und so gibt es Rebellion und Verbündete auch unter den Herrschaften und auf beiden Ebenen viele unterschiedliche Reaktionen auf dieses filmbestimmende Ereignis. The Goldfinch verspricht, das Geheimnis nach einer Explosion verschwundenen Bildes eines Goldfinken zu enthüllen. Es dauert 2,5 Stunden, in die das 2013 mit Pulitzerpreis ausgezeichnete 800-Seiten-Werk visuell verarbeitet wurde. Der junge Held Ansel Elgort konnte diesen Film auch nicht retten. Wie schade. Hustlers zeigt eine bildschöne Jennifer Lopez in der Rolle einer von 2 Freundinnen, die durch Nachtclub-Tanz ihre Existenz fristen. Nach einer wahren Geschichte, leider aber ohne genug Dramatik dargebracht, ist dies keine Komödie, sondern ein schiefgegangener Versuch der Frauen, ihre Freier mit unlauteren Mitteln dazu zu bringen, sie einmal mehr als bestens zu belohnen. Dass dies schiefgehen musste, sieht man kommen. Wer sich trotzdem in dieses Nachtclub-Szenario begeben will, gewinnt sicher Einsichten, die man von J.Lo bisher nicht gewohnt war. In Don't Let Go sind David Oyelowo und Michele Williamson Onkel und Nichte. Dass er für sie zum Vaterersatz und zur Vertrauensperson wird und dass die beiden über den Tod hinaus per Handy verbunden sind, ist die Grundlage dieses ins Thriller- bzw. Horrorgenre gestellte Filmerlebnis. Ob die Kleine bereits aus dem Jenseits her agiert oder ob es noch einmal die Chance gibt, dass er seine Nichte vor dem Tod und mehr rettet, bleibt der Wunsch, aber auch der Traum des Detektiven und letztlich auch seiner Nichte. Von dem Regisseur der Filme Get Out und Us mit der Absicht, sein Publikum mit einer bis auf Stuart Molina ganz schwarzen Besetzung anzulocken und vollends seine Welt zu darzustellen, auch in diesem Genre des Horrorfilms, wird sich zeigen. After the Wedding, nach der Hochzeit, ist die amerikanische Neuverfilmung des gleichnamigen dänischen Films von 2006, jedoch mit wesentlich mehr Aufwand, schönsten Bildern und einer Frau in der Titelrolle, die ursprünglich Mads Mikkelsen innehatte. Damals zählte der Film von Regisseurin Susanne Bier zu der Serie mit der sparsamste Mittel und starke Emotionen erzählten, konzipierten Lebensgeschichten. Die Story hat nicht weniger Spannung und selbst wenn man sich erinnert, so sind Julianne Moore und Michelle Williams im von Bart freundlich gedrehten Film eine hervorragende Besetzung. Isabel Williams, die in Indien im Waisenhaus arbeitet, begibt sich nach New York zurück, das sie vor Jahren verließ. Man merkt sofort, dass diese Menschen, ihre vermeintliche Wohltäterin Moore und deren Mann, weit mehr mit ihr zu tun hat, als sie zunächst annimmt. Sie kommt mit Geld zurück, verkehrt sich in eine Tauziehen und menschliche Offenbarung, die ein gutes Theaterstück und hier einen glanzvollen, den Luxus der amerikanischen Geschäftsfrau und deren Bildhauer Ehemann von Billy Crudup, dem auf grundsätzliches Überleben der indischen Wahlheimat von Isabel, entgegenstellen. Schön auch die noch idealistische Tochter Grace von Abby Quinn gespielt. Sehenswerte Neufassung von 2019. Where Did You Go, Bernadette? Auch ein Film, ein unabhängiger, kleinerer Film Richard Linklater hat wieder einen Film aus dem Leben geschrieben. Diesmal geht es um Bernadette, Architektin der Zukunft, brillant und in ihrer eigenen Welt, mit einer Tochter, die sie bedingungslos liebt, und einem Mann, der mit seiner Arbeit gar nicht an seine Familie gebunden zu sein scheint. Das alles über einen Zwist mit der Gruppe von perfekten Müttern und letztlich eine Reise in die Antarktis zu einem zufriedenstellenden Ende führen können, ist die Spezialität dieses Regisseurs. Mit seiner Heldin hat er ebenso einen garantierten Erfolg verbucht. Blinded by the Light. Nachdem sie schon vor Jahren ihren ersten großen Erfolg mit Bandit Like Beckham hatte, richtet sich Regisseurin Gurinder Chadha mit ihrem Blick in die Welt der zugewanderten Pakistaner in einer englischen Kleinstadt. Hier wird ein Junge zwischen den Emigranteneltern, die noch sehr in ihrer alten pakistanischen Kultur angesiedelt sind, und seinem englischen Freund in der Nachbarschaft groß. Während der Vater seine Tochter in der lokalen Moschee verheiratet, entdeckt Javed Bruce Springsteen als sein Vorbild und möchte entgegen der Wünsche seines Vaters Schriftsteller werden. The Kitchen. Viola Davis und Melissa McCarthy sind Frauen, deren Männer ins Gefängnis wandern, die sich aber nicht mit einer zweiten Reihe, kaum Überlebenschancen, zufrieden geben, sondern sie kassieren ab, aber geben dafür auch echte Leistung des Beschützens der Geschäfte in Hell's Kitchen, New York, beziehungsweise New Jersey, zu Hause und Ort des Überlebens. Ohne Gewalt und Rache geht das natürlich nicht. Ein gut gemachter Frauenfilm, diesmal welche, die man nicht unterschätzen sollte. Das waren Filmeinsichten und Ansichten, und Sie können sie bei uns im Blog nachlesen. Sie können aber auch jeweils die neuesten Filme im schriftlichen Teil unseres Blogs finden und nicht im Audioteil. Wir geben Ihnen ab und zu ein Update des Audioteils. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt eine gute Woche und viel Kinoerlebnisse wünscht. Deutsche Filme für Sie gesehen und ausgesucht, und hier eine kleine Zusammenstellung. In the Fade, aus dem Nichts, Regie Fatih Akim, ist Golden Globe Gewinner 2018. Katja, Christiane Krüger, verliert ihren Mann und kleinen Sohn bei einem Bombenanschlag, der speziell ihnen gegolten hat. Während ihr guter Freund, ein Anwalt, ebenfalls mit Migrationshintergrund, sich auf dem Rechtsweg gegen die aus rechtsradikalen Kreisen stammenden Verdächtigen bemüht, zeigt der Film die Seite der einsamen Frau, die mangels Beweisen freigesprochenen Täter weiter verfolgt. Ein einfühlsames Psychodrama von Regisseur Fatih Akim. Und wie gesagt, ein ausgezeichneter, mit dem Golden Globe ausgezeichneter als bester ausländischer Film 2018 Film. In Zeiten abnehmenden Lichts. Bruno Ganz als Patriarch einer untergehenden Familie in dem untergehenden System Ostdeutschlands. An der Oberfläche wahrt er sein Gesicht, aber es brodelt schon lange. Die russische Freiheitskämpferin Schwiegertochter trinkt sich den Frust und den Verlust mit Wodka von der Seele. Wir laufen nicht davon, wir trinken, sagt sie, als ihr Sohn desertiert, totgesagt vom noch immer seinem sterbenden System hörigen Großvater. Er klammert sich an seinen Orden, Zeichen einer längst überholten Ideologie in den letzten Tagen. Auch der Sohn, der Großes schuf, wäre vielleicht auch lieber im Westen geblieben, als die Ehefrau der Patriarchen diesem blind folgte. Zuerst in die mexikanische Exilwelt, jetzt nur noch in stillen Momenten verkriecht sie sich in ihrem tropischen Wintergarten, ein Stückchen Mexiko, das sie sich bewahrt hat, wie auch ihre engste Freundin, die leise spanische Lieder summt. Das Beste ist ein kaltes Buffet bei der Ehrennadelverleihung eines DDR-Ordens. Was hat Würde noch für einen Sinn, wenn sie nur vom Stellvertreter verliehen wird, wenn man auf Seite 2 der Zeitung steht und wenn letztlich auch das Buffet wie die ganze Familienehre nur an der Oberfläche standhält und von einem kleinen Jungen, dem letztlich noch unter Ostvorzeichen Geborenen, zum Einsturz gebracht wird.